Jura Seufer, Vertrauenskundgebung für Herrn Fei. Eierpopeia alala, was rasselt im Stroh? Man macht auf Waffenrazzia, und darum rasselt so. Proleten, wir wollten die Rote Partei und die Verfassung bewachen? Ach, überlassen wir das Herrn Fei und seiner braven Polizei, die werden die Sache schon machen. Alle sind gleich vor dem Gesetz dieses Staats. Doch hinter dem Gesetz ist stets für Heimwehr reichlich Platz. Ja, dazu sagten wir allerlei, als unzensuriert wir noch sprachen. Jetzt überlassen wir alles Herrn Fei und seiner braven Polizei. Die werden die Sache schon machen. Es ist nicht leicht für die Gendarmerie, in unbekannten Verstecken stets unsere Waffen und niemals die der Heimwehr zu entdecken. Sie haben wohl viel Plage dabei. Sie schwitzen, wir können lachen. Drum überlassen wir alles Herrn Fei und seiner braven Polizei. Die werden die Sache schon machen. Oh, seien wir doch nicht destruktiv. Vertrauen wir ihnen auf Ehre. Sie sind entwaffnend objektiv. Brauchen wir da noch Gewehre? Wir wollten uns schützen vor allerlei grünen und braunen Apachen. Ach, überlassen wir das Herrn Fei und seiner braven Polizei, die werden die Sache schon machen. Grab weiter, wertes Staatsorgan, und gib uns keinen Pardon, denn sieh, wir zogen die Massen heran gegen die Reaktion. Und schaut euch bloß ein bisschen um bei euren Waffensuchen. Stehen da nicht Massen rundherum, die Fäuste geballt und fluchen? Und Arbeitslose in dichter Reih hinter Gendarmenwachen, viel hundert Münder, ein Zornesschrei? Sind wir's, die den Hass entfachen? Wir überlassen das Ihnen, Herr Fei, und Ihrer braven Polizei. Sie werden die Sache schon machen.